Im Verlag für Literatur und Kunst der DIVK wurden die verschiedenen Arten von Büchern neu herausgegeben. Im Roman Die ewige Seele aus dem Romanzyklus Unvergängliche Führung schildert man die großen revolutionären Verdienste von Genossen Kim Jong-il. Durch die Gestaltung verschiedener Personen zeigt man die engen Beziehungen zwischen dem Songun-Heerführer und den Soldaten und gibt die philosophische Definition von der Unbesiegbarkeit der koreanischen Volksarmee. Der Novellenband Morgendämmerung enthält mehr als 10 Novellen über die Liebe vom höchsten Staatsführer Genossen Kim Jong-un zum Volk. Auch das Buch Die Erzählungen über Bongi Kim Sondal 3, in dem über 20 satirische Anekdoten zusammengetragen sind, wurde herausgegeben.